Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, look at that incredible statement that I said yesterday. We'll talk about more today. Schau dir diese unglaubliche Aussage an. Gestern sagte ich, dass wir heute mehr darüber sprechen werden. He said, what will be the fate of those who refuse to obey the gospel of God? Er sagt, was wird das Schicksal derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu gehorchen? Isn't it interesting that Peter does not say those who believe the gospel, but those who obey? Ist es nicht interessant, dass Petrus nicht sagt, die dem Evangelium glauben, sondern die dem Evangelium gehorchen? Why is this such an important statement? Warum ist diese Aussage so wichtig? Because if you listen to all of the teaching of the Bible regarding salvation and grace and faith, Wenn du dir alle Lehren der Bibel über Erlösung, Gnade und den Glauben anschaust, you will find out something really, really interesting. wirst du etwas äußerst Interessantes herausfinden. You will find out that it's never faith until it is acted upon. Du wirst herausfinden, dass man erst dann glaubt, wenn man danach handelt. Let me say that again. Lass mich das noch einmal sagen. Unless you have actually made the conscious choice, act upon what you believe, the Bible doesn't consider it faith. Solange du nicht tatsächlich die bewusste Entscheidung getroffen hast, danach zu handeln, was du glaubst, betrachtet die Bibel es nicht als Glaube. So, we talk about believing, about faith, without obeying it, but that's not faith. Wir sprechen über Glauben, dass wir an etwas glauben, ohne es zu befolgen, aber das ist kein Glaube. That's why Peter specifically says you have to obey the gospel. Deshalb sagt Petrus ausdrücklich, ihr müsst dem Evangelium gehorchen. Let me give you a very simple example that I'm sure you can understand. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, das du sicherlich verstehst. If you are in a house Wenn du in einem Haus bist and you believe that that house is on fire, und glaubst, dass das Haus brennt, you're not going to remain sitting in your living room talking about the house on fire. wirst du nicht in deinem Wohnzimmer sitzen bleiben und über das brennende Haus sprechen. You don't. Das wirst du nicht. If you believe the house on fire, you're going to act. Wenn du glaubst, dass das Haus brennt, dann wirst du handeln. You're going to run out or try to extinguish the fire. You are going to do something. Du wirst hinauslaufen oder versuchen, das Feuer zu löschen. Du wirst etwas tun. And when the Bible talks about the obedience to the gospel, it's the same thing as believing the gospel. Wenn die Bibel über den Gehorsam gegenüber dem Evangelium spricht, ist es dasselbe wie der Glaube an das Evangelium. And I think that we have not preached it enough. Ich denke, dass wir das nicht oft genug gepredigt haben. And I can't judge why, but I think we need to come back to preaching the true gospel. Die Gründe dafür kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, wir müssen wieder das wahre Evangelium predigen. Well, it's not good enough to just say, just believe, and without explaining that believing means to do something. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, glaube nur, ohne zu erklären, dass Glauben auch bedeutet, etwas zu tun. Think about it, the very first message that Peter ever preached, Denk darüber nach, in der allerersten Predigt von Petrus, when he preached the gospel, als er das Evangelium verkündete, and people actually ask him, what do we have to do to get saved? fragten ihn die Leute, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? He said, repent Er sagte, tut Buße and be baptized. und lasst euch taufen. See, that's something you do. Das ist etwas, das man tut. Turning away from your sin is something you do. Wenn du dich von deiner Sünde abwendest, tust du etwas. So Peter wants to make it clear again, to believe in the gospel cannot be something that's verbal. Petrus will es noch einmal deutlich machen. Der Glaube an das Evangelium kann nicht einfach nur verbal erfolgen. I have to obey, that means I forsake my self-righteousness. Ich muss gehorchen, das heißt, ich gebe meine Selbstgerechtigkeit auf. That means I forsake the way to get right before God that I did before. Das heißt, ich gebe die Art und Weise auf, wie ich mich vor Gott rechtfertige, wie ich es früher getan habe. That means I forsake my sinful lifestyle and now Jesus is my only Lord. Das heißt, ich gebe meinen sündigen Lebensstil auf und Jesus ist jetzt mein einziger Herr. Peter is saying there will be a fate for those who do not obey the gospel, who refuse to obey. Petrus sagt, dass es ein Schicksal für diejenigen geben wird, die dem Evangelium nicht gehorchen, die sich weigern zu gehorchen. I want to make another point here. Ich möchte hier noch eine weitere Aussage machen. He said those who refuse to obey. Er sagt, die sich weigern zu gehorchen. To refuse to obey is a choice that people make. Die Verweigerung des Gehorsams ist eine Entscheidung, die man trifft. Do you remember when Jesus told his disciples? Erinnerst du dich, als Jesus zu seinen Jüngern sagte, go and preach the gospel. Geht und verkündet das Evangelium. Those signs are going to follow to everyone who believes. Diese Zeichen werden jedem folgen, der glaubt. And then he said, dann sagte er, those who believe shall be saved and those who do not believe shall be lost. Diejenigen, die glauben, werden gerettet werden und diejenigen, die nicht glauben, werden verloren gehen. See, not to believe is not something that happens to you, but it's a choice that you make. Nicht zu glauben ist nicht etwas, das dir passiert, sondern eine Entscheidung, die du triffst. And we have to teach the people when we preach the gospel that they need to choose to actually act and obey the gospel. If they don't, they have disobeyed it. Wenn wir das Evangelium predigen, müssen wir die Menschen lehren, dass sie sich entscheiden müssen, tatsächlich zu handeln und dem Evangelium zu gehorchen. Und wenn sie es nicht tun, sind sie dem Evangelium ungehorsam. And I believe once we preach the true gospel like this, ich glaube, sobald wir das wahre Evangelium auf diese Weise predigen, that people will from the very beginning live a different Christian life. Werden die Menschen von Anfang an ein anderes christliches Leben führen. Because how many people just added the Christian religion, so to say, the Christian faith to their life? Wie viele Menschen haben die, sozusagen christliche Religion, dem christlichen Glauben einfach ihrem Leben hinzugefügt? If the way I have been living is okay with God, then why do I need to even have the gospel in Jesus Christ? Wenn die Art und Weise, wie ich bis jetzt gelebt habe, für Gott in Ordnung ist, warum muss ich dann überhaupt noch das Evangelium von Jesus Christus hinzufügen? And if it was not okay, well then something needs to change. Und wenn es nicht in Ordnung war, dann muss sich etwas ändern. I will never, never, never ever teach that salvation is by any kind of works. Ich werde nie und nimmer lehren, dass die Errettung durch irgendwelche Werke erfolgt. Because Jesus paid for you. Denn Jesus hat für uns bezahlt. But it's time to really let the people of God understand that it's not faith until it is acted upon. Aber es ist an der Zeit, dass das Volk Gottes versteht, es ist kein Glaube, wenn man nicht danach handelt. And this is the point that Peter is trying to make, that you refuse to obey. Genau das ist es, was Petrus versucht zu verdeutlichen, dass man sich weigert zu gehorchen. You can say anything you want with your mouth, but if you refuse to obey, you have not actually believed. Du kannst mit deinem Mund sagen, was du willst, aber wenn du dich weigerst zu gehorchen, glaubst du nicht wirklich. Think about these things. Denke darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.